Die UFOs. Die allererstaunlichsten Erklärungen gibt jedoch Ray Palmer, der Herausgeber der nordamerikanischen Zeitschrift Flying Saucers, fliegende Untertassen, ab. In einem im Dezember 1959 veröffentlichten Artikel mit der Überschrift »Die Untertassen kommen von der Erde her, eine heimliche Herausforderung«, behauptet Palmer und erbringt Beweise dafür, dass die UFOs, spanisch OVNIs, bzw. die fliegenden Untertassen weder aus anderen Sternenräumen kommen, noch Fahrzeuge sind, die dem geheimen Waffenlager eines Landes auf der Erdoberfläche entstammen. Er ist der Ansicht, dass sie aus dem Erdinneren kommen und dass ihr Erscheinen auf die Zeit nach 1945, nach Beendigung des Großen Krieges, zurückgeht und als eine Mahnung an die Menschen zu verstehen sei, den Gebrauch von Atomwaffen zu unterlassen. Die in Dingen der Kriegswissenschaft uns ebenfalls weit überlegenen Bewohner des Erdinneren könnten eine Verseuchung der Erde durch Atomstrahlen nicht zulassen. Der Blackout in den USA im Jahre 1965 war ebenfalls eine Warnung. Auf hunderte von Kilometern fielen sämtliche elektrischen und auch nicht elektrischen Verbindungen aus. Ähnliche unerklärliche Stromausfälle wurden auch an anderen Orten unseres Planeten festgestellt. Palmer nimmt die Beweisgründe von Reed und Gardner in Bezug auf die hohle Erde wieder auf. Die diesbezügliche Nummer seiner Zeitschrift verschwand daraufhin nahezu völlig schon bei der Herausgabe und gelangte, wie Raimund Bernhard berichtet, niemals zu den Abonnenten. Die Behauptungen Palmers wurden von einer anderen Autorität der USA bezüglich der fliegenden Untertassen, Gray Barker, in einem Sorcerian Bulletin vom 15. Januar 1960 gebilligt und verteidigt. Nach Meinung Palmers sind die Regierungen völlig darüber im Bilde, dass die UFOs nicht anderen Welten, sondern dieser Erde entstammen. Dieses ihr Geheimnis wird jedoch auf das Sorgfältigste gehütet. Seit dem Jahre 1945 erscheinen die fliegenden Untertassen in großer Anzahl und die größten Ansammlungen von UFOs hat man in der Antarktis festgestellt. Man kommt nicht umhin, die Tatsache als seltsam und sogar als bezeichnend zu finden, dass der einzige Vertrag in der Welt, der zwecks Herstellung einer atomwaffenfreien Zone abgeschlossen wurde, zufolge des im Jahre 1959 abgehaltenen geophysischen Jahres sich auf die Antarktis bezieht. Damals fiel mir ein wichtiges, ja ich möchte beinahe sagen entscheidendes Eingreifen zu, als ich noch als chilenischer Botschaft in Indien weilte, dass ich nämlich zweimal hintereinander von Nehru erreichen konnte, dass die Vorschläge zur Internationalisierung der Antarktis, wie sie von Krishna Menon, der Organisation der Vereinten Nationen, vorgelegt worden war, zurückgezogen wurden. Kürzlich, im Sommer des Jahres 1976, ging es darum, ein Forschungsprojekt in der Antarktis, das von 10 Nationen unterstützt wurde und die Bezeichnung Ross Ice Shelf Project trug, in die Tat umzusetzen. Man beabsichtigte, die Eiskappe bzw. Eisringe im Rossmeer in einer Tiefe von einer Viertelmeile zu durchbohren, um festzustellen, ob es darunter einen Kontinent gäbe oder nur Wasser. Eigenartigerweise scheiterte die Durchführung dieses Projektes. Es geschah etwas. Das Projekt musste aufgegeben werden, kaum dass es begonnen hatte. Man erklärte dann, man wolle es später fortsetzen. Seltsame Dinge ereignen sich in der Antarktis. Man hat auch den Eindruck, dass die über den Südpol geschickten künstlichen Satelliten nicht in der Lage waren, genaue Messungen dieser Gebiete anzustellen, die viel größer sind, als wie sie auf den Landkarten erscheinen, mit Meeren und Kontinenten im Innern, die räumlich nicht in die bekannte Oberfläche hineinpassen. Die himmlischen Gefilde des Admiral Byrd, weit über den Pol hinaus. Jemand oder etwas stellt sich aller Wahrscheinlichkeit nach diesen Satelliten und den Flügen der NASA entgegen. Man hat jedoch wenigstens bei einer Gelegenheit, die Polöffnung der Erde im Lichtbild aufnehmen zu können. Raimund Bernhard unterstützt die Beweisführung Palmers in jeder Weise und fügt noch hinzu, dass nach Aussage derjenigen, welche behaupten, mit den UFO-Besatzungen in Kontakt gestanden zu haben, diese Besatzungsmitglieder manchmal Deutsch sprachen und häufig ein deutsches Aussehen hatten. Bernhard vermutet, dass sie lediglich erklären, von anderen Sternen zu kommen, um den wirklichen Ort ihrer Herkunft zu verschleiern. Es ist jedoch andererseits sehr gut möglich, dass sie auch auf anderen Sternen schon ihre Stützpunkte haben. Antonio Ribera, der in Spanien am meisten für die Verbreitung von Nachrichten über UFOs getan hat, erörtert in seinem interessanten Buch »Die 12 Todesdreiecke« die Möglichkeit, dass viele der vermutlichen Außerirdischen in Wirklichkeit Nazis sind, die ihren Flugstützpunkt in der Antarktis haben und bestrebt sind, Zeugen zu verwirren. Die gleiche Auffassung vertreten auch andere UFO-Forscher in der ganzen Welt. Die Hohlwelttheorie und die Theorie darüber, dass die fliegenden Untertassen aus dem Erdinneren kommen, wird auch von einigen okkultistischen Schriftstellern in Brasilien unterstützt. Einer der ersten deutschen Kolonisatoren in Brasilien hat ein Buch in altdeutscher Sprache geschrieben und Nachforschungen über die hohle Erde und deren möglichen Zugang bei Santa Catarina angestellt. Nach Meinung Bernards dauern die diesbezüglichen Forschungsarbeiten noch an. In Chile behauptet seit mehr als 30 Jahren ein anderer Deutscher, dass die fliegenden Untertassen eine in den letzten Monaten des Krieges aufgrund revolutionärer Technologie entwickelte Geheimwaffe des Hitlerismus seien. Eine andere Wissenschaft, eine andere Technik. Diese Untertassen würden von Piloten des letzten Bataillons geflogen, von dem wilden Heer, dem geistigen Heer Odins. Es bestünde aus den gefallenen, nun unsterblichen Helden, die da angetreten seien, gegen Ragnarök, gegen das Verhängnis der Dunkelheit zu kämpfen, das schon seit fernsten Zeiten seine Schatten über die Erde wirft. Dieses letzte Bataillon wird am Höhepunkt der kommenden großen Katastrophe eingreifen und es wird sie überleben. Hitler hatte ja erklärt, das letzte Bataillon wird mir gehören. Die ältesten Schriften Indiens erwähnen auch schon die Vimanas und stellen in ihren Bildern diese fliegenden Schiffe dar. Im Surya Siddhanta, im Ramayana, in der Mahabharata und in verschiedenen anderen alten indischen Texten werden diese fliegenden Schiffe mit ihren enormen Triebkräften beschrieben. Die Flugzeughalle der Vimanas bezeichnet man als Vimana Griha und man vermutet sogar, dass es damals eine himmlische Flugzeughalle gab, einen künstlichen Planeten, vielleicht die Venus und auf ihr einen Erregungspunkt. Die andere Wissenschaft ist auf der Erdoberfläche erst 1945 wiederentdeckt worden. Innerhalb der Erde hatte es sich immer bewahrt, das Wissen um die schwerkraftlosen Mächte des unbekannten Ichs, der Vrielkraft.